Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 7. Jan, es ist schon spät. Hast du die Blumen für Natascha? Natürlich. Vergiss bitte auch den Wein für Herbert nicht. Nein, den habe ich auch schon vorbereitet. Ich nehme einen Rotwein und einen Weißwein mit. Jan, es ist schon spät. Hast du die Blumen für Natascha? Natürlich. Vergiss bitte auch den Wein für Herbert nicht. Nein, den habe ich auch schon vorbereitet. Ich nehme einen Rotwein und einen Weißwein mit.